Wer sind diese Fulanis? Faule Nichtsnutze, das sind sie. Hirten, die ihre Rinder auf unsere Felder schicken und dann mit Gewalt gegen uns vorgehen, wenn wir unseren Grund verteidigen. Das sind alles Islamisten. So nennen wir eigentlich nur radikale Fundamentalisten. Sie sind gegen die Trennung von Religion und Staat und auch gegen die Demokratie. Genau so ist es. Und dann zünden sie unsere Häuser an, damit sich ja nichts ändert. Dabei ist es doch nur die westliche Welt, die uns den Wohlstand bringen kann. Schauen Sie mich an. Ich bin eine arme Kirchenmaus. Wären diese Fundamentalisten nicht, sehe mein Leben ganz sicher gleich ganz anders aus. Dann hätte ich eine größere Wohnung und ein ordentliches Auto. Aber jetzt stehe ich da, ohne Pfarrhaus und ohne Pfarrer. Nur der Islam ist schuld. Diese Religion soll alles ins Mittelalter stürzen und ist doch nur zur Unterdrückung erschaffen worden. Ach, eigentlich ist das gar keine Religion. Mit dem Christentum ist die nicht mal ansatzweise vergleichbar. Möchtest du Miss Henshaw widersprechen? Dann wähle Track 44. Wenn du mit ihr lieber über Father Joe sprechen willst, wähle Track 41. Wenn Miss Henshaw etwas über sich erzählen soll, wähle Track 43. Wähle jetzt den gewünschten Track.